Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg und zum Monat der Solidarität mit dem koreanischen Volk fanden am 23. Juli in Deutschland eine Zusammenkunft und Filmvorführung statt. Bei der Filmvorführung wurde ein DVJK-Film über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Jong-un gezeigt. Daran nahmen die Persönlichkeiten der deutschen Schwachstelle, der Gesellschaft für die Freundschaft mit Korea und der deutschen Studiengruppe für koreanische Kultur und die Massen teil. Und unter der gemeinsamen Veranstaltung des kubanischen Vorbereitungskomitees für die Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des großen Führers Genossen Kim Il-sung und zum 75. Geburtstag des großen Führers Genossen Kim Jong-il, des kubanischen Vereins für die Freundschaft mit allen Völkern und des kubanischen Komitees für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas fand am 22. Juli in Havanna eine Veranstaltung für die Solidarität mit dem koreanischen Volk statt.